This is Don Prokop, for those who don't know. This is Don Prokop, für diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen. He's been a missionary here. He's from the States. He's been a missionary for over 30 years, right? 27. Aus den Staaten und ist schon seit 27 Jahren hier Missionar. And he's going to introduce our guest speaker. Und er wird unseren Gasttrainer vorstellen. Good. Could I have the first slide up, please? About 4 years ago, my wife and I were leaving one mission on our way to another. Vor 4 Jahren sind meine Frau und ich von einer Mission zu einer anderen gegangen. And we had to be interviewed by this mission board that our center would be out of the UK. Und wir mussten, wir wurden von dem Vorstand dieses Missionsorganisation interviewt, die in UK saß. We met their board members. Wir haben die Vorstandsmitglieder kennengelernt. And we were accepted. Hello. Und wir wurden angenommen. Yep. And a year ago, und vor einem Jahr, we had a conference for the European mission team. Hatten wir eine Konferenz für die europäischen Missionsteams. And I met Peter Cockrell there. Und ich habe dort Peter Cockrell dort kennengelernt. And we shared a bit together and just had a great time. Und wir haben miteinander geredet und hatten eine großartige Zeit. And about 5 months ago, United Kingdom team began to think they should have sent somebody here. Und vor 5 Monaten hat sich das Team aus United Kingdom eben dazu entschlossen, dass sie jemanden hierher schicken. And so Peter volunteered to come. Und Peter hat sich freiwillig gemeldet, hierher zu kommen. And so we set up this weekend for him to be there. Deswegen haben wir uns dieses Wochenende ausgewählt, dass er hier sein würde. Peter is his mother was born in Linz. Peters Mutter wurde in Linz geboren. He speaks ein bisschen Deutsch. Also spricht he's speaking a little bit of German. Yeah. He's not going to preach in German. Aber er wird sich nicht vorstellen oder in Deutsch. But Peter is working on his doctoral degree right now. Aber er arbeitet gerade an der Doktorarbeit. He's pastored a church for how many years, Peter? 25 years. He's been a pastor. 25 Jahre lang eine Gemeinde geleitet als Pastor. And a few years ago, the Lord began to speak to him that he needed to be a missionary to pastors. Und vor ein paar Jahren hat Gott angefangen, zu ihm zu sprechen, dass er ein Missionar für Pastoren sein soll. He's the founder and president of an organization that is associated with our mission. Er ist der Gründer und der Präsident einer Organisation, die mit unserer Mission zusammenarbeitet. And that organization is entitled Parakletos Support Ministry. Und diese Missionsorganisation nennt sich Parakletos Unterstützungsdienst Mission. So Peter has taught young pastors and leaders in India. Und Peter hat eben junge Pastoren in Indien gelehrt. In Eastern Africa. Ostafrika. Cambodia. Cambodia. And other places of the world. Und andere Orte der Welt. And his heart really beats to train young pastors and encourage them in their ministries. Und sein Herz schlägt dafür, junge Pastoren zu ermutigen und zu trainieren für den Dienst. This is the first time that he's been back to Austria in 30 years or so. Und das ist das erste Mal, dass er zurück in Österreich ist seit 30 Jahren. So we had to enjoy a little bit of tradition together. Und deswegen haben wir die Traditionen gemeinsam genossen. So far his ministry has been really great. Und sein Dienst geht sehr gut. We have tasted wine at 2 different places. Wir haben auf 2 verschiedenen Orten schon Wein probiert. And last night we had dinner with Rob. Letzte Nacht hatten wir ein Abendessen mit Rob. At a Horrigan. Horrigan. Yeah. So he's tasted the tradition. Also er kennt die Traditionen schon ein bisschen. And now he's going to come and share with us from his heart. Und er wird uns heute von seinem Herzen erzählen. Okay, Peter. Morgen. Servus. First of all, I need to ask your forgiveness. Zuerst muss ich euch um Verzeihung bitten. I feel very, very bad this morning. Ich fühle mich heute Morgen sehr, sehr schlecht. That I'm half a Linzerin. A Linzer, Linzer. Dass ich zur Hälfte Linzer bin. And my German has not improved in 30 years. Und meine Deutschkenntnisse haben sich nicht erweitert von 30 Jahren. I lived for some time in Israel. Ich habe für einige Zeit in Israel gelebt. And had a very intense introduction to the language of Hebrew. und habe dort sehr gut die hebräische Sprache kennengelernt. But now after 25, 30 years, aber jetzt nach 25 bis 30 Jahren, whenever I try to speak German, there is a gemischten Hebrew and Deutsch that comes out. Immer wenn ich probiere, dann Deutsch zu sprechen, kommt zur Hälfte eben Hebräisch raus. So, I am not going to inflict much Deutsch on you this morning. Also werde ich heute nicht viel Deutsch bei euch anwenden. Because the Wiener dialect is so different from the Linzer dialect. Weil der Wiener Dialekt so anders ist als der Linzer Dialekt. But I would like you to turn in your Bibles, please. Also ich möchte gerne, dass ihr eure Bibeln aufschlagt. Paul's first letter to the Corinthians. Zum ersten Korintherbrief. And chapter 15. Und Kapitel 15. And if you would read auf Deutsch, bitte, the first four, not in Hebrew, the first four verses. Ja. 1. Korinther 15, 1 bis 4. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Danke. Paul introduces to us an idea here that is very important. Paulus stellt uns eine Idee vor, die sehr wichtig ist. In writing to this Corinthian church, he makes mention of a he mentions something that is of first importance. Also er erwähnt etwas, was am allerwichtigsten ist. We understand, I think, naturally, what to us has greatest value in our lives. Ich glaube, wir verstehen, was den größten Wert in unserem Leben hat. If I were to ask you if your house was on fire. Wenn ich dich fragen würde, falls dein Haus in Flammen steht. You perhaps arrived home from church this morning and there is a dreadful fire in your village and your house is on fire. Also wenn du vom Gottesdienst heimkommst, da wütet gerade ein Feuer in deinem Dorf und dein Haus ist auch betroffen. You're not sure of the circumstances inside your house. Und du bist dir nicht sicher, wie die Umstände im Haus aussehen. But you need to go in and rescue whatever is valuable to you. Aber du musst reingehen und retten, was auch immer dir wertvoll ist. When I asked this question of pastors in Africa, as I did just a couple of weeks ago, als ich diese Frage den Pastoren in Afrika gestellt habe vor ein paar Wochen, I asked them, what would you rescue or save first from your home? Da habe ich sie eben gefragt, was würdest du als erstes aus deinem Haus retten? And nearly every pastor trying to impress me said, und jeder Pastor, weil sie mich beeindrucken wollten, haben gesagt, I'd save my Bible. Ich würde meine Bibel retten. And I looked at them and said, ich habe sie angeschaut und zu ihnen gesagt, perhaps deine Frau, maybe your wife, deine Kinder, your children, and now of course, yes, of course, the children and the wife before the Bible. Und sie haben gesagt, ja natürlich, zuerst die Frau und die Kinder. A lot of people say, perhaps they would save photographs. Manche würden vielleicht auch sagen, sie würden gewisse Fotografien retten. More than other possessions. Vielleicht die mehr als andere Besitztümer. In other words, we are familiar with the idea that things are valuable to us. Also wir sind mit der Idee vertraut, dass gewisse Dinge uns wichtig sind. And certain things and even people in our lives. Und andere Dinge und auch die Menschen in unserem Leben. Have a relative importance to us. Sind relativ wichtig für uns. Some things are more important than others. Manche sind wichtiger als andere. And Paul is introducing to the Corinthians something that is of first importance. Und Paulus stellt den Korinthern etwas vor, was die höchste Wichtigkeit haben soll. Something that is essential for them to believe. Etwas, was grundlegend essentiell ist für sie, dass sie daran glauben müssen. Something that should occupy the prime place in their understanding and thinking concerning spiritual matters. Etwas, das den ersten Platz einnehmen soll in ihrem geistigen Denken und Verstehen. And thus he introduces the idea that not all doctrine in the Bible enjoys the same priority. Und er sagt eben, dass nicht sämtliche Lehren aus der Bibel dieselbe Priorität haben. There are some things in God's word that are more important than others. Es gibt Dinge in Gottes Wort, die eine höhere Wichtigkeit haben als andere. There are levels. Es gibt Levels oder Ebenen. Or layers. Oder Schichten. Or ranks of doctrine. Oder Ränge der Lehren. That if we do not understand what is supremely important. Und wenn wir nicht verstehen, was die höchste Wichtigkeit hat. Secondary and tertiary doctrines can dominate more than they should. Dann können sekundäre oder tertiär wichtige Doktrinen das dominieren. Jesus himself in one of his typical run-ins with the Pharisees of his day. In einem typischen Gespräch von Jesus und den Pharisäern in zu seiner Zeit. Identified that in their extreme religiosity. Hat eben ihre extreme Religiosität hervorgehoben oder gezeigt. That according to the law of God they did in fact tithe the herbs that grew in their garden. Dass sie eben sogar den Zehnten von den Gewürzen und Kräutern in ihrem Garten geben. Which they were obligated to do. Das sie machen mussten. And so the Pharisees were very careful to place certain amounts of garden produce in places dedicated to God. Deswegen haben die Pharisäer wirklich haargenau darauf aufgepasst, gewisse Produkte aus ihrem Garten für Gott zur Seite zu legen. But Jesus rebuked them. Aber Jesus hat sie zurückgewiesen. For neglecting, weil sie etwas außer Acht gelassen haben. What he called the weightier matters of God's law. Die wichtigeren Dinge von Gottes Gesetz. In context, such things as love for one another. Zum Beispiel die Liebe füreinander. And for justice. Oder die Gerechtigkeit. In the society. In der Gesellschaft. You're very good at setting aside parsley and dill. Also ihr seid sehr gut darin, die Kräuter und den Dill zu verzehnten. But you should not neglect the more important things of God's law that God orders you to obey. Aber ihr sollt nicht darauf vergessen, die wichtigeren Dinge aus Gottes Gesetz zu tun. Likewise, Paul introduces for us. Und genauso stellt Paulus in diesem Brief das the vor. The idea that there are certain doctrines that are supreme and should enjoy the place of first importance for us. Dass es gewisse Lehren gibt, die eben wichtiger sind als andere und die den ersten Platz in unserem Herzen einnehmen sollten. So, what is a matter of urgency here in terms of doctrine being first importance? Und was ist die Dringlichkeit hier, dass gewisse, also welche Lehre den ersten Platz einnehmen soll? Paul says, und Paulus sagt, that the gospel of Jesus Christ, Evangelium von Jesus Christus, is of a matter of supreme importance for us to understand. Dass das die größte Wichtigkeit hat, dass wir das verstehen. There are many, many things that we should understand in God's word. Es gibt viele, viele Dinge in Gottes Wort, die wir verstehen sollen. Was ist Amen auf Deutsch? Amen. Okay. Danke. Bitte. Amen. Amen. There are many, many different things that we are to understand and apply. And apply. Also es gibt viele Dinge, die wir verstehen und anwenden müssen. But the gospel, aber das Evangelium, is of first importance. Hat die höchste Wichtigkeit. So that begs the question. Und das führt zur folgenden Frage. What is of first importance? What is the gospel? Was ist das Evangelium? Was ist das Wichtigste? Simply stated for now. Und um das jetzt einfach auszudrücken. The gospel is the news from God. Das Evangelium sind die Nachrichten von Gott. Where he communicates to us. In der er uns erzählt oder zu uns kommuniziert. How it is that sinful human beings. Wie es sein kann, dass sündige Menschen. Can be reconciled to himself. Mit ihm selbst versöhnt werden können through the Lord Jesus Christ. Durch den Herrn Jesus Christus. The question then is, if the gospel is of supreme importance for us to understand and apply. Und die Frage ist, wenn das Evangelium die höchste Wichtigkeit hat, dass wir das verstehen müssen. Why? Warum? Why is the gospel so important than that the apostle ranks it as of first importance? Warum ist das Evangelium so wichtig, dass der Apostel das mit der höchsten Dringlichkeit oder Wichtigkeit beschreibt? Up there in doctrine with the nature of the Trinitarian God that we worship. ganz oben die Lehre über den dreieinigen Gott, den wir anbeten. Why is it so important? Warum ist das so wichtig? Well, in this text, perhaps we can just keep. Oh, we can't. They're watching me, aren't they? For a moment, would you put that text back up? Just look at that text. Because everything that I have to say this morning is from these four verses. Alles, was ich euch heute Morgen erzählen will, kommt von diesen vier Versen. Why is the gospel supremely important? Well, in these verses we see. Warum ist das Evangelium? Warum hat das Evangelium die höchste Wichtigkeit in den Versen, die wir hier sehen? That this message from God. Dass diese Botschaft von Gott. Concerns the death and the resurrection of Jesus. Und zwar, dass es den Tod und die Auferstehung von Jesus betrifft. It also involves our justification and sanctification. Es betrifft auch unsere Rechtfertigung und unsere Heiligung. It's so important that we understand the gospel. Es ist so wichtig, dass wir das Evangelium verstehen. Because our justification and our sanctification rests upon and depends upon a right understanding of this message. Weil unsere Rechtfertigung und unsere Heiligung auf diesem Verständnis basieren. And as we can see in these verses, und wie wir in diesen Versen sehen können, if we needed any other reason to understand why it's so important, wenn wir noch einen Grund bräuchten, warum es so wichtig ist, he says that this message is scriptural. Dann sagt er, dass diese Botschaft aus der Schrift ist. And Paul gives it his own apostolic authority. Und der Apostel Paulus gibt nochmal, er setzt eine apostolische Autorität darauf. He received this from God. Er hat das von Gott empfangen. All right. According to the scripture then. Denn, also gemäß der Schrift. Christ died for our sins. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Was buried. Wurde begraben. And again, according to the scriptures, was raised to life on the third day. Und gemäß der Schrift ist am dritten Tag auferweckt worden. Christ died for our sins. Christus ist für unsere Sünden gestorben. It's very, very common in Western culture today, evangelical culture today. Es ist sehr weit verbreitet in der westlichen evangelistischen Gesellschaft. To see the death of Jesus Christ. Dass man den Tod von Jesus sieht. In ways that are, frankly, sub-Christian. Als etwas geringeres christliche Lehre sieht. Genau. Stimmt? It's coming. It's all deep down here. Also es ist alles tief hier drinnen. It's very common simply to think of the death of Jesus Christ in terms of a self-sacrificial example that we are to follow. Es ist sehr leicht, dass man den Tod von Jesus einfach als ein Beispiel, als ein selbstverleugnendes Beispiel, das Jesus uns gesetzt hat, sieht. He did not count his life so much as belonging to him, that he gave up his life on the cross, and we are told that that is basically the meaning of the cross life for us. Also man sagt, dass er sein Leben jetzt nicht als so wertvoll oder für sich selbst gesehen hat, dass es eben am Kreuz dahingegeben hat. But it's an awful lot more than that. Aber es ist noch viel mehr als das. Of course, that is true in part. Und zum Teil ist das auch wahr. But Paul tells us that Jesus Christ died for our sins. What's that auf Deutsch? Sins will do. Also Paulus schreibt, dass Jesus für unsere Christ Sünden gestorben ist. Christ died for our sins. Also Christus ist für unsere Sünden it gestorben. It is because of our sin that Christ had to die. Wegen unseren Sünden musste Christus sterben. In his death upon the cross that we've been celebrating this Easter. Und in seinen Tod, das feiern wir zu Ostern. We understand. Und seinen Tod verstehen wir. That Christ received the punishment for our sin that we ourselves could not bear. Dass Christus in seinem Tod die Strafe empfangen hat, die wir selbst nicht ertragen hätten können. The justice of God against sin. Die Gerechtigkeit Gottes, die gegen die Sünde ist, gerichtet ist. Which is a violation of his holy nature. Die eine Verletzung seiner heiligen Natur ist. Demands that God deals and punishes, judges our sin. Verlangt, dass Gott gegen unsere Sünde etwas unternimmt, dass er sie bestraft. And he judges our sin for those who will have it. Und er richtet unsere Sünde für diejenigen, in the person of Jesus Christ through his death upon the cross. Die es akzeptiert haben in der Person Jesu Christi. He who knew no sin. Der, der keine Sünde kannte. Became sin for us. Wurde zur Sünde für uns. That we should become through him the righteousness of God. Dass wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes würden. Christ died for sins. Christus ist für die Sünde gestorben. As a substitute. Als ein Ersatz. Dying in our place. Starb er an unserer Stelle. Receiving the judgment that we each deserve from God because of our sin. Indem er die Strafe oder das Gericht angenommen hat, das jedem von uns zugestanden hätte wegen unserer Sünden. Christ did not become a sinner. Christus wurde kein Sünder. But received the punishment that you deserve. Aber er hat die Strafe empfangen, die du verdient hättest. Bearing away our sin and shame in his death upon the tree of Calvary. Indem er unsere Sünde und unsere Schande an das Holz auf Golgatha getragen hat. According to the scriptures, gemäß says der Schrift, Paul, sagt Paulus. Meaning that this was the plan of God and the message of God from the beginning. Und er sagt, dass das der Plan Gottes von Anfang an war. That which was promised in the Garden of Eden. Dass das, was im Garten Eden versprochen worden ist, now fulfilled in the death and resurrection of Jesus. Ist erfüllt worden im Tod und der Auferstehung Jesu Christi. The source of the problem is dealt with through the cross. Die Ursache des Problems wurde behoben. The serpent's head is now crushed through his death. Und der Kopf der Schlange wurde zermalmt durch seinen Tod. And he was buried. Und er wurde begraben. In my culture, in meiner Kultur, it's probably the same in yours. Ist es wahrscheinlich genauso wie bei euch. The main reason one buries anybody. Der Hauptgrund, warum jemand jemanden begräbt, ist, is because they're dead. Weil er tot ist. You don't need a doctorate to understand that. Da braucht man keine Lehre dafür. Driving through Linz yesterday. Als ich gestern durch Linz gefahren bin. Very quickly. Ganz schnell. We passed the cemetery where my grandparents are buried. Sind wir an dem Friedhof vorbeigefahren, wo meine Großeltern begraben liegen. It was a very special day for me yesterday. Das war gestern ein besonderer Tag für mich. Paul mentions that Jesus was buried for a very important reason. Und Paulus erwähnt, dass Jesus aus einem sehr wichtigen Grund begraben wurde. Because he died. Weil er gestorben ist. Did die. Also er ist wirklich gestorben. He did receive the full vent of God's anger into himself, paying the price for our sin. Er hat wirklich das volle Ausmaß von Gottes Zorn empfangen, weil er eben den Preis für unsere Sünden gezahlt hat. And the wages for your sin. Und der Lohn für eure Sünde oder deine Sünde. What God only owes you by way of debt for who you are and what you have done. Das Einzige, was Gott dir wirklich schuldet, für das, was du getan hast und wer du bist, is death. Ist der Tod. That's what, if you want God to give you what you feel you deserve, wenn du willst oder das Gefühl hast, dass Gott dir das geben soll, was du denkst, was du verdienst, that's it. Dann wär's das. The wages of sin is death. Der Lohn der Sünde ist der Tod. And it's important that we know that Jesus paid that debt fully. Und wir wissen, also es ist wichtig, dass wir wissen, dass Jesus das zur vollständig gezahlt hat. Hence the mention of the fact that he was buried. Und das wird eben bewiesen durch den Fakt, dass er begraben wurde. He died. Er starb. And again, according to the scriptures. Und nochmal gemäß der Schrift oder wie es die Schrift sagt. The story of the entire gospel throughout all God's revelation. Die Geschichte des Evangeliums durch die gesamte Offenbarung Gottes. Is that on the third day Christ rose from the dead? Ist, dass Jesus am dritten Tage auferstanden. Paul tells us in Romans 1:4 that he is declared to be the Son of God through his resurrection from the dead. In Römer 1:4 sagt Paulus, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er durch die Auferstehung bewiesen hat. And at the end of chapter 4. Am Ende von Kapitel 4. That he died for our sins, dass er für unsere Sünden starb, and was raised for our justification, und zum Zeichen unserer Rechtfertigung auferweckt wurde. The cross without the resurrection is powerless. Das Kreuz ohne die Auferstehung hat keine Macht. And the resurrection without the cross is meaningless. Und die Auferstehung ohne dem Kreuz hat keine Bedeutung. But together, aber gemeinsam, the power of God to accomplish all that Jesus did on the cross, dass Gott all das gemacht hat, was Jesus am Kreuz getan hat, becomes a reality through the resurrection of Jesus from the dead. Wurde zur Realität durch die Auferstehung Christi von den Toten. According to the scripture, wieder wie es in der Schrift steht, Jesus died for our sins. Starb Jesus für unsere Sünden. Was buried. Er wurde begraben. And on the third day, again according to the scriptures, he was raised to life again. Und wieder gemäß der Schrift wurde er am dritten Tage auferweckt. God declaring that everything that Jesus did, indem Gott erklärt, dass all das, was Jesus getan hat, everything that Jesus taught, all das, was Jesus gelehrt hat, was absolutely acceptable to him, war für Gott annehmbar, vindicated in every respect, wahrhaftig oder gerechtfertigt in allem, in jedem Aspekt. This is at the very heart of the gospel of God. Und das ist das Herz des Evangeliums Gottes. That which is the message from him that is now more easily seen to be of first importance. Das ist die Botschaft, wo man leichter sehen kann, dass das die höchste Wichtigkeit hat. Paul says also, Paulus sagt weiter, that this gospel has relevance, dass dieses Evangelium relevant ist, to every single area and part of our Christian experience. Für jeden einzelnen Bereich unserer christlichen Erfahrung. He says both our justification and our sanctification depend upon this message of the cross and resurrection. Er sagt, dass unsere Rechtfertigung und unsere Heiligung abhängen von dem, was am Kreuz passiert ist. You are familiar, I am convinced, with the words justification and sanctification. Ich bin sicher, dass ihr vertraut seid mit diesen Worten Rechtfertigung und Heiligung. Some of you will be very familiar. Some of you, they are just Bible words that need to be unpacked. Für manche von euch sind sehr vertraut damit, für andere sind das einfach Worte aus der Bibel, die ihr noch kennenlernen müsst. But Paul says in our text, aber Paulus sagt in unserem Text, this gospel that I proclaim to you of first importance, dieses Evangelium, das ich euch verkündigt habe als größter Wichtigkeit, is what the Christians in Corinth have taken their stand upon. Ist das, worauf die Christen in Korinth stehen. Let me ask you this morning. Lasst mich euch heute Morgen fragen. Before God. Vor Gott. On what are you standing? Worauf steht ihr? What is the foundation? Was ist euer Fundament? What is your standing before God? Worauf steht ihr vor Gott? What gives you the stability? What gives you the right? What gives you the ability to stand before God? Und was gibt euch den Stand oder das Recht oder die Fähigkeit vor Gott zu stehen? If our sin is so obnoxious to him that he must punish it and cast us out, on what are we trusting that God will accept us finally? Wenn unsere Sünde so zwischen uns und Gott stehen, worauf stehen wir dann, dass wir vor Gott dass wir bei ihm akzeptiert werden? I think that's a very, very important question that we should be able to answer. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir beantworten müssen, können müssen. Being able to answer, das zu beantworten, what it is that makes me acceptable to God is one of the most important things that we should understand. Was mich für Gott annehmbar macht, ist eines der wichtigsten Dinge, die wir verstehen müssen. The Bible word for this is justification. Das Wort, das die Bibel dafür verwendet, ist Gerechtfertigung. What it is that makes us just before God. Was es ist, was uns gerecht macht vor Gott. What it is that makes us right with God. Was bewirkt, dass wir wieder gerecht oder alles richtig läuft zwischen Gott and und mir. And thus gives us a standing and a welcome before him. Und was mir einen Stand gibt und ein Willkommen vor ihm. I preach to you of first importance this gospel on which you have taken your stand. Und ich predige euch heute als größte Wichtigkeit dieses Evangelium, auf dem ihr steht. Briefly, kurz gesagt, justification, Rechtfertigung, is what God declares to now be true of us. Was Gott erklärt oder ausspricht, was wahr ist über uns. Through our trust in Jesus Christ. Durch unser Vertrauen in Jesus Christi. The Reformation mantra. Das Mantra der Reformation. Is that we are saved by faith alone. Ist, dass wir gerettet werden durch Glauben allein. By grace alone. Durch Gnade allein. In Christ alone. In Christus allein. For his glory alone. Allein für seine Herrlichkeit. Faith alone. Glaube allein. Without anything added to it. Ohne dass da irgendwas hinzugefügt worden ist. What is required of God that we should stand before him acceptable? Was ist gefordert, dass wir vor Gott als annehmbar stehen können? Is that we should be righteous. Ist, dass wir gerecht sein müssen. And we are not righteous in and of ourselves. Aber in uns selbst sind wir nicht gerecht. Please encourage me. Bitte ermutigt mich. That I'm not the only one who feels that this is true. Dass ich nicht der Einzige bin, der glaubt, dass das wahr ist. Therefore, deswegen, in the gospel, im Evangelium, a righteousness is made known to us, wurde uns eine Rechtfertigung bekannt gemacht, that does not come from us, die nicht aus uns selbst herauskommt, but comes from God himself as a gift, sondern kommt von Gott als Geschenk. And it becomes real to us, und es wird wahrhaftig für uns, the moment we believe in Jesus Christ, im Moment, wo wir an Jesus Christus glauben. Hence the New Testament declares that we are justified, made right with God through faith alone in Christ alone. Und weiters erklärt das Evangelium, dass wir gerechtfertigt werden durch Glaube allein in Christus allein. It's not just faith. Es ist nicht nur Glaube. It's faith in Christ. Es ist Glaube in Christus. Who was crucified, der gekreuzigt wurde, and raised for our justification. Und auferweckt wurde für unsere Gerechtigkeit. Rechtfertigung. In the West. Im Westen. It is relatively difficult and discouraging. Ist es ziemlich schwierig und teilweise entmutigend. When we look at the growth of the church. Wenn wir uns das Gemeindewachstum anschauen. When we see the church in Africa. Wenn wir die Gemeinde in Afrika anschauen. And in China. In China. And in South Korea. Südkorea. And in India. Indien. And South America. Südamerika. The impression is encouraging because there are many, many, many. Diese Aussicht ist sehr ermutigend, weil das so viele Menschen sind. Coming to Christ. Die zu Christus kommen. By the year 2020. Im Jahr, bis zum Jahr 2020. The most number of Christians in any nation will be in China. Wird die größte Anzahl an Christen in China sein. There will be more Christians there than anywhere else in the world. Also dort werden mehr Christen sein als sonst auf der Welt. But in our culture, aber in unserer Kultur, through our love and sacrifice and proclamation, durch unsere Liebe, unseren Glauben und unsere Verkündigung, with our desire to persuade men and women of the gospel, mit unserem Willen, dass wir Männer und Frauen vom Evangelium überzeugen, church growth is particularly slow. Ist das Gemeindewachstum sehr langsam. The temptation is to think, und deswegen ist die Versuchung zu that denken, we should accommodate our message in order to make it easier for there to be more people saved. Dass wir unsere Botschaft so weit verändern, dass es für Menschen leichter ist, das anzunehmen. So it's not uncommon for us to give the impression, deswegen ist es für uns nicht ungewöhnlich, dass wir den Eindruck vermitteln wollen, that some vague notion of God is all that is required for us to be acceptable to him. Dass so ein vages Annehmen von Gott reicht, um von ihm annehmbar zu sein. But that's not the gospel. Aber das ist nicht das Evangelium. God has put forward Jesus Christ. Gott hat Jesus Christus vorgestellt. To be the propitiation, the wrath bearer on our behalf, dass er praktisch der Ersatz ist oder derjenige ist, der den Zorn trägt. And it's a belief in Christ crucified and raised, und dass der Glaube an Jesus Christus, das gekreuzigt that und auferweckt, the minimum entry requirement for anybody to be made right with God. Dass das Minimum Eintrittsgeld ist, um gerechtfertigt vor Gott zu sein. We need to be clear. Und uns muss klar sein. On the gospel. Oder es muss klar sein, das Evangelium. To be justified. Dass es gerechtfertigt. Through faith in Christ crucified and risen. Dass es rechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus als gekreuzigt und auferweckt. Means that we are then declared to be righteous. Dass es das dazu führt, dass wir als gerechtfertigt erklärt werden. Of English. Im Englisch. And not theological language. Keine theologische Sprache. It means that we in our justified state, dass wir in unserer gerechtfertigten Position are perfect, vollkommen sind. Since what is declared of us in God by God, was sagt Gott über uns, is that we now are clothed in the righteousness of Jesus Christ, dass wir jetzt angezogen sind mit der Rechtfertigung oder Gerechtigkeit von Christus. It's a double effect on the cross. Ein Doppeleffekt vom Kreuz. Christ has my sin, Christus hat meine Sünde, considered to be his, und hat sie angenommen als seine. And all his righteousness, und all seine Gerechtigkeit, is considered to be mine, gehört jetzt mir. Guys, we must never ever ever move away from being able to applaud this message. Wir dürfen niemals davon wegkommen, so eine Botschaft zu applaudieren. Everything, alles, that Jesus said, was Jesus gesagt, and did, und getan hat, and thought, und gedacht hat, drew from his heavenly Father, hat er von seinem himmlischen Vater bekommen. Words from heaven at his baptism, Worte vom Himmel bei seiner Taufe. Es ist meine Sohn. Er ist mein Sohn. I don't know the rest in German, but he said, with whom I am well pleased. An dem ich großen Gefallen habe. There has never been since that first sin, ist noch niemals vorgekommen seit der ersten Sünde, where God has been able to say of a single human being, dass Gott über einen einzelnen Menschen sagt, I am fully pleased with you. Ich habe vollkommenen Gefallen an dir. Until Jesus Christ. Bis Jesus Christus kam. And when we trust in his cross and resurrection as the only sufficient means of our salvation. Und wenn wir darauf vertrauen, dass das Kreuz und seine Auferstehung die einzigen Mittel sind für unsere Rechtfertigung. Everything. Unsere Rettung. Everything that was said to Jesus then, dann bedeutet das alles, was zu Jesus gesagt wurde, can be said of you. Kann auch über dich gesagt werden. If you are trusting Jesus Christ, wenn du Jesus Christus vertraust, as the only means by which you can be put right with God, darauf vertraust, dass er das einzige Mittel ist, das dich rechtfertigen kann vor Gott, God considers you, dann betrachtet Gott dich, to be as righteous as his son. Betrachtet Gott dich als genauso gerecht wie seinen Sohn. You're not, of course, as righteous as his son. Natürlich bist du nicht so gerecht wie sein you Sohn. You still continue to sin. Du sündigst immer noch. But the deal in the gospel is this. Aber dieses Geschäft im Evangelium ist folgendes. That God will consider you. Dass Gott dich so betrachtet. He will credit you. Dass er dir das zuschreibt. With the righteousness of Jesus. Mit der Gerechtigkeit von Jesus. Which gives you a welcome in his presence. Die dich willkommen heißt in seiner Gegenwart. That is no less than his only begotten son. Die ihm nichts geringer ist als seinen einzigen erstgeborenen Sohn. The problem is, das Problem dabei ist, we don't believe it. Wir glauben es nicht. And because we find this and struggle with this, it's almost too good to be true. Und obwohl wir das kennen und uns damit beschäftigen, ist es fast zu gut, um wahr zu sein. Surely there's something I can bring to the party. Sicher ist da irgendwas, was ich mitnehmen kann zur Party. But actually nothing in my hands I bring. Aber ich kann nichts mit den Händen bringen. Simply to the cross I cling. Also ich kann mich nur an das, beim Kreuz festhalten. If we do not understand the basis of our justification, wenn wir nicht die Grundlage unserer Rechtfertigung verstehen, we will seek to justify ourselves. Werden wir versuchen, uns selbst zu rechtfertigen. In 1001 different ways every single day. Auf 1001 verschiedene Art jeden Tag. The only righteousness, die einzige Gerechtigkeit, that God requires, die Gott verlangt, is perfection, ist Vollkommenheit. And he gives it, und er gibt sie dir, through faith in his son, durch den Glauben an seinen Sohn. But Paul also says here, aber Paulus sagt außerdem hier, that this gospel is relevant, dass dieses Evangelium relevant ist. And in the translation that we had on our screen, it doesn't bring this out very well. In dieser Übersetzung, die wir vorher gesehen haben, but wird das nicht so klar ausgedrückt. Through this gospel that we are being saved. Dass wir durch dieses Evangelium fortwährend gerettet werden. You're probably familiar with the idea that we have been saved. Euch ist vielleicht bewusst, dass wir gerettet wurden. We are being saved. Dass wir gerettet sind. And we shall be saved. Und dass wir gerettet werden. We have been saved once and for all through the justifying grace of God. Wir wurden gerettet durch die rechtfertigende Gnade Gottes. But every single day of our Christian lives, God goes on saving us, not in an absolute sense, but in a practical sense. Aber jeden weiteren Tag, den wir weiterleben, rettet Gott uns immer wieder. Where the benefits of Christ's death and resurrection are freshly applied to our life and we grow in the knowledge of God and in the grace of God. Wenn die Vorteile von Jesu Tod fortwährend bei uns angewendet werden und wir weiter wachsen, we grow in his grace. Wachsen wir in seiner Gnade. We become more like Christ. Wir werden Christus ähnlicher. That is what we have been saved for. Deswegen oder dafür wurden wir gerettet. And Paul here makes a direct link. Und Paulus setzt hier diese direkte Verbindung between the death and resurrection of Christ, Tod und Auferstehung von Jesus Christus, to our everyday walk with God, zu unserem täglichen Wandel mit Gott. I used to think many years ago that the gospel was simply for the unbeliever. Vor einigen Jahren oder vielen Jahren dachte ich, dass das Evangelium einfach für die Ungläubigen war. You preach the ABC of the truth of God's word, they get saved. Du predigst das ABC von Gottes Wort und sie werden gerettet. And then we move on to the deeper teaching of the word of God. Und dann gehen wir weiter zu den tieferen Lehren von Gottes Wort. It's only available to the initiated in the spirit. Das nur denen zugänglich ist, die initiiert wurden in den Glauben. But the gospel, aber das Evangelium, is as relevant to you as a believer as it is to those who need to receive it for the first time. Ist für den Gläubigen genauso wichtig wie für die Person, die es zum ersten Mal annehmen muss. Trust in Christ crucified and raised. Es ist unser Vertrauen in Christus, den Gekreuzigten und Auferweckten. And all the grace of God that is wrapped up in the cross event. Und all die Gnade Gottes, die in dieser Kreuzigung eingebunden ist. That continues to be the power of God for salvation. Die Macht Gottes ist zur Errettung. To everyone who, für jeden, der glaubt. If you're a believer, wenn du gläubig bist, a disciple of Jesus Christ, ein Jünger Christi, in the kingdom through regeneration and justification, in dem Königreich der Rechtfertigung und der Heiligung. The gospel continues to be the power which affects your life so that you change. Dann ist das Evangelium die Macht, die dich so beeinflusst, dass du dich veränderst. We never move on from the gospel. Und deswegen bewegen wir uns nie weiter weg vom Evangelium. We never move into a deeper teaching. Wir bewegen uns nie in eine tiefere Lehre. We simply go deeper in the gospel. Wir dringen, wenn dann, nur tiefer in das Evangelium ein. All right, let me close. Lasst mich abschließen. Because there is application here for us. Weil es hier eine Anwendung gibt für uns. Because this gospel, wegen diesem Evangelium, this news from heaven, diesen Nachrichten aus dem Himmel, concerning Jesus Christ, die Jesus Christus betreffen, that through faith in him, die es besagt, dass durch Glauben in ihn, crucified and raised, gekreuzigt und auferweckt, because this gospel is of first importance, weil dieses Evangelium die höchste Wichtigkeit hat, is relevant for all time in our relationship to God. Ist es relevant für die gesamte Zeit unserer Beziehung mit Gott? There are four things here that we should do. Es gibt hier vier Dinge, die wir machen sollen. In verse 1, in Vers 1, the gospel is to be remembered. Man soll sich das Evangelium immer wieder vor Augen führen. Man soll sich daran erinnern. We are to remember the gospel. Wir sollen uns an das Evangelium erinnern. I don't know how often you break bread and share communion together. Ich weiß nicht, wie oft ihr das Abendmahl gemeinsam haltet. But it's designed to preach the gospel to us regularly. Aber das soll das Evangelium uns regelmäßig näher bringen. Jesus himself instituted this supper in remembrance of him. Jesus selbst hat dieses Abendmahl eingeführt, damit wir uns an ihn erinnern. Why? Warum? Because we're prone to forget. Weil es sehr schnell passiert, dass wir vergessen. Paul says, I'm reminding you. Paulus sagt, ich erinnere euch. Don't ever feel that you have matured sufficiently in the Christian life that you do not need reminding of the cross. Denke niemals daran, dass du in deinem christlichen Leben schon so reif bist, dass du niemals an das Kreuz erinnert werden musst. We tend to forget. Es liegt uns nahe, dass wir vergessen. We tend to neglect the gospel. Es fällt uns leicht, dass wir das Evangelium ablehnen oder zurücklegen. Move on from the gospel. Oder dass wir uns wegbewegen vom Evangelium. We tend to downplay the gospel. Wir neigen dazu, dass wir das Evangelium als geringer achten. And when this happens in a church, wenn das in einer Gemeinde passiert, it doesn't mean to say that there are not first things that are important to us. Es heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, die oberste Wichtigkeit für uns haben. Other things come into its place. There is always something first. Es gibt immer Dinge, die an erster Stelle sind. And when the gospel of Christ is not first, aber wenn das Evangelium Christi nicht an erster Stelle ist, other things will be. Dann werden es andere Dinge sein. The Bible calls them false gospels if that's what we're trusting them for. Die Bibel sagt, wenn wir darauf vertrauen, dass es dann teilweise falsche Evangelien sein können. Typically, typischerweise, it becomes moralism. Zum Beispiel also Moral. The gospel that functionally we think of as saving us is simply how we do good for God. Das Evangelium, das uns eigentlich retten sollte, gibt uns nur Anleitung, wie wir Gutes tun für Gott, dass wir unser Leben säubern. Become a better person. Dass wir eine bessere Person werden sollen. It tends to be replaced with legalism. Oder es könnte ersetzt werden mit Legalismus. Where rather than trusting Christ, we trust things that we do to impress him. Dass anstelle wir Christi vertrauen, dass wir auf die Dinge vertrauen, die wir tun, um ihn zu beeindrucken. That can be biblical teaching. Das könnten biblische Lehren sein. But usually church tradition. Aber normalerweise sind es Gemeindetraditionen. Always it will be religion. Und immer wird es nur Religion sein. That supplants the gospel. Dass das Evangelium ersetzt. None of these things, und keine dieser Dinge, will save anybody, wird irgendjemanden retten, or transform anybody, oder jemanden verwandeln. And when first things are replaced with secondary things, und wenn die obersten Dinge mit sekundären Dingen ersetzt werden, and those secondary doctrinal concerns dominate the life of a person or a church, und diese sekundären Doktrinen erlernen einen Menschen diktieren oder dirigieren, it separates God's people. Dann trennt es Gottes Volk. And it wrongly defines the Church of Jesus Christ. Und es definiert auf falsche Weise die Gemeinde Jesu Christi. We could mention many things. Wir könnten viele Dinge erwähnen. Most of us are old enough to reject a kind of traditionalism. Die meisten von uns sind alt genug, dass wir gewisse Traditionen vernachlässigen. That is perhaps synonymous with classical music. Die synonym sind mit klassischer Musik. Or art. Oder Kunst. But let me tell you. Aber lasst mich euch sagen. We have our own traditions already. Dass wir unsere eigenen Traditionen schon haben. That need to be kept secondary and not primary. Die aber nur eine sekundäre Rolle spielen dürfen, keine primäre. So that we're not defined by our culture. Damit wir nicht durch unsere Kultur definiert werden. But by the gospel of Jesus Christ. Sondern durch das Evangelium Jesu Christi. The gospel is to be remembered. It's also in verse 1 to be preached. Als Evangelium Christi muss man sich daran erinnern und in Vers 1 sagt es auch, dass gepredigt werden soll. The gospel is not good advice. Das Evangelium ist nicht nur ein guter Ratschlag. It's news from heaven that we need to respond to. Es sind Nachrichten aus dem Himmel, denen wir gegenüber reagieren sollen. Again, if your house was on fire. Nochmal, wenn dein Haus in Flammen steht. And you're inside. Und du drinnen bist. And you don't know that the house is on fire. Du weißt nicht, dass das Haus in Flammen steht. But people outside can see the danger that you're in. Aber die Menschen von außerhalb sehen die Gefahr, in der du steckst. They don't say to you. Die sagen dann nicht zu dir. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie geht's? How are you? They scream, get out. Schreien, komm raus. The gospel is for preaching. Das Evangelium ist dazu da, um gepredigt zu werden. Thirdly, it's also to be received. Drittens, es ist doch dazu da, um angenommen zu werden. This gospel which I preach to you, which you received and upon which you have taken your stand and are being saved. It's to be received. Have you received, embraced intellectually and passionately this message of the cross? Das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt und auf dem ihr steht, das ist dazu da, dass man es auch annimmt und anwendet. And finally, verse 2. Und zum Schluss Vers 2. It's a message. Es ist eine Botschaft. To hold fast to. An die man sich klammern soll. It's to be persevered in. Sie muss aufbewahrt werden. If we lose the gospel. Wenn wir das Evangelium verlieren. In whatever way. Egal in welcher Art. Whether in the second generation of a church's life we simply assume it. Zum Beispiel in der zweiten Generation einer Gemeinde und wir es nur noch annehmen. We assume it, wir nehmen es an, the third generation won't have it. Dass die dritte Generation es nicht mehr haben wird. We need to hold on to it. Aber wir müssen daran festhalten. Because to lose the gospel is to lose the hope of salvation. Weil das Evangelium zu verlieren bedeutet, die Hoffnung der Errettung zu verlieren. So, when the gospel and the gospel alone, wenn das Evangelium und das Evangelium allein ultimately sets the agenda for the church, den Zeitplan der Gemeinde diktieren, Christ is honored, und Christus darauf ist, Christians are transformed, Christen verändert werden, and sinners are brought to repentance, und Sünder zur Buße geführt werden, and faith in Jesus Christ. Und zum Glauben an Jesus Christus. Amen. Amen. Love the gospel. Liebt das Evangelium. Maybe you're here this morning and bist du heute Morgen hier? If you were to die today, where would you go? Und du stirbst heute, wo würdest du hingehen? That's a very, very powerful question to ask ourselves. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. And if you were to say heaven, und du sagen würdest den Himmel, you'd have to ask yourself, on what basis? Dann müsstest du dich fragen, auf mit welcher Grundlage? So this morning we heard the basis again. Heute Morgen haben wir nochmal die Grundlage gehört. As we preach every week. Die wir jeden Morgen predigen. It's the cross of Jesus Christ. Es ist das Kreuz von Jesus Christus. It's the nails in his hands and feet. Es sind die Nägel in seinen Händen und seinen Füßen. It's God's blood that was shed. Gottes Blut, das vergossen wurde. On that cross. Der Kreuz. In Acts chapter 20. In Apostelgeschichte 20. That we were purchased by the blood of God himself. Dass wir erkauft wurden mit dem Blut Gottes. It's a fantastic thought. Das ist ein fantastischer Gedanke. So, wherever you're sitting in the back, in the front. Egal wo ihr sitzt, etwa ganz hinten oder ganz vorne. How many times you've been here. Egal wie oft ihr schon hier wart. Let's be sure today. Lasst uns heute sicherstellen. That your faith is in Christ and Christ alone. Dass euer Glaube in Christus ist und in Christus allein. To as many as received him. Weil so viele ihn auch angenommen haben. He gave the power to be a child of God. Den gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Do you want to receive him this morning? Wollt ihr ihn heute Morgen annehmen? This is your day. Dann ist das dein Tag. Amen. Amen. Let's close our eyes. Schließen wir die Augen. And I want you to speak these words with your mouth. Und ich möchte, dass ihr diese Worte mit eurem Mund aussprecht. Dear God, I thank you for the gospel. Lieber Gott, ich danke dir für das Evangelium. Can you say that? Könnt ihr das sagen? Dear God, I thank you for the gospel. Lieber Gott, ich danke dir für das Evangelium. That you sent your son Jesus. Dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. To die on a cross. Damit er am Kreuz starb. To be buried. Damit er begraben wird. To be raised from the dead. Und auferweckt von den Toten. And seated at your right hand. Und sitzt zu deiner Rechten. Can you say those words? Könnt ihr diese Worte sagen? That you sent your son. Dass du deinen Sohn geschickt hast. To die on a cross. Der am Kreuz starb. To be buried. Begraben wurde. Raised from the dead. Und auferweckt von den Toten. On my behalf. An meiner Statt. Dear God, I place my faith in Jesus. Lieber Gott, ich setze meinen Glauben in Jesus. For my salvation. Für meine Errettung. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.